Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 55, Weimar, 12. September 1803. Ihr schmerzlicher Verlust, mein teurer Freund, dessen ganze Größe wir recht wohl empfinden, da wir das liebe Kind vor 2 Jahren so hoffnungsvoll sich entwickeln gesehen, hat uns beide aufs Innigste betrübt, und ich gestehe gern, dass ich keinen Trost dagegen weiß, als den die Zeit, die alle Wunden endlich heilt, herbeiführen wird. Jetzt kann ich nur darüber mit Ihnen klagen und Ihren ganzen Kummer mit Ihnen teilen. Sie waren berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Wirklich vereinigte sich alles, diesem Kinde ein glückliches Los zu versprechen, und nun muß jede Hoffnung so gewaltsam zerstört werden. Auch mich hat, wie Sie, bis jetzt noch kein harter Schlag betroffen, und ich kann mich nicht erwehren, bei dieser Gelegenheit auch in meinen eigenen Busen zu greifen und mir den möglichen Verlust dessen, was mir teuer ist, zu denken. Bei meiner schwachen Gesundheit hatte sich die feste Überzeugung in mir gebildet, dass ich nicht in diesen Fall kommen würde, aber Ihr Verlust, mein teurer Freund, überführt mich, dass alle Berechnungen trügen. Wenn das italienische Klima doch vielleicht zu angreifend für Ihre Kinder und die gute Caroline wäre oder werden könnte, so wäre es doch vielleicht besser, alle jene Verhältnisse aufzugeben, da Sie doch einmal Herr Ihres Schicksals sind. Es haben so viele Deutsche schon ein frühes Grab dort gefunden. Ich habe mich über Fernos Aussehen, der seit 8 Tagen hier angekommen ist, wirklich erschrocken. So veraltert erschien er mir und hat vor seinem 40. Jahre schon graue Haare. Freilich brachte er ein Fieber mit, aber man sah doch, wie sehr das Klima ihm muß zugesetzt haben. Er geht unter keinen guten Auspizien nach Jena, da die Universität in diesem Augenblick von allen Seiten Verluste erleidet. Loder, Paulus, Hufeland und Schütz mit der ganzen Literaturzeitung auswandern und Griesbach hoffnungslos krank ist. Mögen diese Zeilen Sie und die liebe Caroline in einer ruhigen Fassung finden, aber wir wünschen sehr bald ein Wort von Carolinens Hand, um uns zu überzeugen, dass sie sich über diesen schweren Schlag erhoben habe. Eine starke Seele bei aller feinen, zarten Fühlbarkeit ist doch das glücklichste Geschenk des Himmels. Es ist ihr verliehen, und so wird sie das Unabänderliche zu ertragen wissen. Geben Sie uns womöglich bald wieder Nachricht. Warum müssen wir jetzt so weit voneinander sein? Unser herzlicher Anteil würde Ihnen Ihren Kummer erleichtern. Erhalten Sie Ihre Gesundheit, ewig der Ihrige, SCH.